Es gibt den alten englischen Sozialreformer John Ruskin, haben Sie vielleicht schon gehört, am Ende des 19. Jahrhunderts, und er hat einmal gesagt, es ist ein großer Irrtum der Ökonomen, wenn sie glauben, dass ein Produkt, das sich gut verkaufen lässt, bereits ein gutes Produkt ist. Nur ein Produkt, das die Welt erhält, erweitert und schöner macht, ist letztendlich ein gutes Produkt. Und ich finde das einen sehr interessanten Ansatz, schon vor vielen Jahren gedacht. Und ein anderer interessanter Gedanke war, die Bodyshop-Gründerin Anita Roddick hat in ihrem Buch, die ja leider schon verstorben ist, hat in ihrem Buch Body and Soul einmal geschrieben, das Wort Liebe klingt in unserer heutigen Geschäftswelt schlimmer als das Wort Bilanzverlust. Und es war für mich erstaunlich, dass heute das Wort Herz oder das Wort Liebe kein einziges Mal gefallen ist. Und Liebe ist auf jeden Fall, was immer wir darunter verstehen. Doch in einem, denke ich, könnten wir uns einig sein. Liebe ist auf jeden Fall die treibende und die zentrale Kraft dieses Universums. Und daher ist die Frage, warum sollte ein Konzept mit Liebe gemacht werden? In dieser Frage ist bereits die Antwort enthalten. Ja, um erfolgreich zu sein und um die Dinge mit Liebe zu tun. Es gibt Länder, in denen was los ist. Es gibt Länder, in denen wirklich was los ist, und es gibt, und das ist so eine Situation, wie es in vielen ländlichen Gebieten der Fall ist, Entwicklung geht in die Städte, und meine praktische Arbeit ist, in diesen Landregionen Menschen zu unterstützen, selber aktiv zu werden, ihr eigenes Ding zu machen mit sich, selber klarzukommen, um dann auch Gemeinschaft mitzugestalten. Und da habe ich schon die Erfahrung gemacht, dass dieses Zusammenhalten, das Herzblut arbeiten und auch eine Herzensbildung in so einer Region unheimliche Schübe auslösen und wirklich dann auch Erfolg von den Menschen selber und der Region produzieren. Werner Rüdel ist ein Schreiner, der einen Dübel erfunden hat, mit dem es nicht mehr notwendig ist, viele Umdrehungen zu machen, sondern eine 90-Grad-Umdrehung. Dann klemmt er über die ganze Achse. Das ist eine unglaubliche Zeitersparnis. Er hat Hauptschule, ich weiß gar nicht, ob er die fertig gemacht hat, und ist wirklich erfolgreich, ist in 40 Ländern jetzt mit seinem Ding. Durch so eine Zusammenarbeit von der Struktur, von der ich gesprochen habe, kommt sehr viel Dankbarkeit zurück. Der unterstützt die Schulen praktisch mit seinem Thema, was heißt, ein Patent anzumelden, kommt dann mit seinem Anwalt ganze Tage in die Schule, macht es, lastet zwei Behindertenwerkstätten aus mit der Logistik. Da ist einer, der weiß, warum er morgens aufsteht, ist mit seinem Ding im Reinen und gibt der Gemeinschaft was zurück. Und das ist das, was meine Arbeit wirklich schön macht, dass man mit solchen Menschen zu tun hat. Hier ein Bauer. Als wir für unsere regionale Initiative eine Auftaktveranstaltung gemacht haben, waren 450 Menschen da. Und im Anschluss hat dann der Bürgermeister von dem Ort gesagt, Mensch, geh doch mal zu ihm, das ist so ein beweglicher Mensch, der hat immer was vor, der würde zu der Initiative passen. Dann fahre ich da rein, sagt er, ah, du bist von der Regionalinitiative, da wollte ich zur Auftaktveranstaltung, aber dann haben die Menschen im Ort gesagt, da geht es um Innovation, was willst denn da du? Das ist aber einer. Und er sagt, und jetzt weiß ich aber, dass ich hingehört hätte, er versorgt jeden Bio-Supermarkt im Umkreis von 500 Kilometern mit seinen Bio-Gemüse. Und alles, wo die landläufige Meinung ist, ah, das wächst hier bei uns nie, das macht er. Und da schließt jetzt ein bisschen der Kreis, damit ich nicht zu lang wäre. Das sind Menschen, die wissen, warum sie morgens aufstehen. Und wenn eine kritische Masse von solchen in so einer Region wie der unseren zusammenkommt, dann kultiviert das eine ganz eigene Stimmung. Das wird ein Feld, das anziehend wirkt. Und das ist das Schöne an meiner Arbeit. Das Aufreibende ist, dass wir einen Weg gesucht haben, die Förderbürokratie für diese Menschen auszurichten und nicht an den verselbstständigen Kaskaden, die jeder von uns kennt. Wir haben also diesen Weg gewählt und können somit in der Region auf die Friseurin, auf den Schreiner, auf den Software-Designer und auf die Kindergärten, die Neues anpacken, eingehen. Geld gibt es nicht. Und das bedeutet natürlich, im ersten Moment, ja, was soll denn das? Geld gibt es klarerweise. Doch wenn wir tiefer schauen, dann können wir erkennen, Geld gibt es nicht im Sinne von existenziell. Damit meine ich, Geld gibt es nicht in der Natur, sondern Geld ist etwas von uns Menschen Geschaffenes. Und gerade bei Gründern oder wenn ich da mit euch so sprechen darf, da wird oft und oft etwas getan um des Geldes willen. Und das möchte ich nicht verteufeln, keineswegs. Das ist total in Ordnung, etwas um des Geldes willen zu tun. Allerdings sind wir sehr, sehr gut beraten, wenn wir verstehen, dass wir Geld nie und nimmer direkt bekommen können. Wenn ich zu dir, weil ich dich so vor mir sehe, sage, gib mir 1.000 Euro oder 10.000 Euro, ist egal. Es wird einen Punkt geben, wo du Nein sagst. Das heißt, wir kriegen Geld niemals direkt. Und wenn wir uns das bei einer Gründung überlegen, dann führt das, könnt ihr das verstehen, könnt ihr das sehen, dann führt das unweigerlich unsere Aufmerksamkeit dorthin, wo wir tatsächlich auch am Markt Geld verdienen. Und es sind nur vier Felder, mit denen wir Geld verdienen. Wir verdienen Geld mit unseren Produkten, wir verdienen Geld mit unseren Dienstleistungen, wir verdienen Geld über Kreativität, Werbegrafik zum Beispiel, oder wir verdienen Geld über unser Wissen. Und wir können natürlich auch einen Misch machen aus diesen vier Geldfenstern. Das heißt, wenn deine Frage lautet, wie kommen wir zu Geld, dann sind wir sehr gut beraten, wenn wir schauen, wie kann ich diese Idee aufladen? Und wir können sie natürlich auch aufladen mit unserer Leidenschaft, wir können sie aufladen mit unseren Fähigkeiten, wir können sie aufladen mit unserem Können, wir können sie aufladen auch mit unserer Liebe. Und wenn eine Gründungsidee oder wenn euer ganzes Leben sich darauf ausrichtet, mehr an dem zu arbeiten, mehr die Attraktivität von dem hochzuheben, mit dem ihr am Markt reüssieren wollt, mit dem ihr am Markt auftreten wollt, dann war diese Investition hierher zu kommen eine gute. Weil wir hören dann auf, permanent über Geld nachzudenken, sondern wir denken darüber nach, wie kann ich denn die einzelnen Geldfenster attraktiv gestalten? Und wie kann ich diese einzelnen Fenster aufladen? Und dann entsteht das, was ich vorhin genannt habe, die Schönheit der Wirtschaft und damit auch die Schönheit des eigenen Lebens. Weil es ein Erkennen gibt, dass unser Leben gehen kann zwischen Tun und Sein. Beides ist notwendig. Ich muss Sein und Tun, Tun und Sein. Ich könnte das auch anders ausdrücken. Ich könnte sagen, Notwendigkeit und Kraft. Ich könnte sagen, Ruhe und Aktivität. Das sind die beiden Schritte, mit denen wir durchs Leben gehen können. Ruhe und Aktivität, Ruhe und Aktivität. Sein und Tun, Sein und Tun. Wenn ich nur eines favorisiere, wenn ich nur im Sein bleibe, so fehlt mir ein proaktives, analoges Handeln zu dem, was ich will. Und wenn ich nur in einem Handeln bleibe, so kommen wir in jenen Aktionismus und in jenen Stress, den wir so häufig haben. Wenn ich Sein und Tun miteinander verbinde, dann öffnet sich uns eines der faszinierendsten Felder des menschlichen Seins. Um das ganz konkret zu machen, der Frühling kommt, das Gras wächst. Es ist in dem Sinn nichts zu tun. Nur in diesem Nicht-Tun zu verharren, wäre aber zu wenig. Das heißt, wenn ich mein Leben in diesem Tanz gestalten kann, in diesem Gehen gestalten kann, so öffnet sich uns unser höchstes Glück. Und das ist Synchronizität. Die Dinge beginnen uns zuzufallen und gleichzeitig müssen wir schon auch hingehen und gleichzeitig müssen wir es schon auch aufheben. Wenn ich das verstehe, dann wird Unternehmertum auch gelebte und erfahrene Lebenskunst. Und aus dieser Lebenskunst erwächst klarerweise ein zufriedenes und ein gut gelebtes Leben. Konnte ich das vermitteln? Das sind genau diese zwei Schritte. Und es ist für mich ein Akt der Befremdung, das möchte ich gerne sagen, ein Akt der Befremdung, dass wir in einem Forum, wo es um Unternehmensgründung geht, nicht den zweiten Schritt mindestens ebenso deutlich herausarbeiten, dass wir alle eingebunden sind in ein nicht lokales Bewusstsein, was uns die Quantenphysik beweist und was uns die Mystiker über die Jahrtausende erzählen. Das heißt, ein Erfolg entsteht natürlich auch dann, wenn wir uns gut in unserem Menschsein bewegen, wenn wir verankert sind in einem Jetzt, das auch ein offenes Werden kennt, das eine Zukunft kennt, und wenn wir uns befreien aus zu vielen Verurteilungen. Also wenn du kommst und deine Idee vorstellst oder, das, oder Leute damit in Kontakt kommen, wie reagieren die darauf? Und was kriegst du da für ein Feedback? Also wir haben die Initiative gestartet und gesagt, wir wollen die Region werden, die bestmöglich ihre unternehmerischen Menschen unterstützt in Europa. Und so ein Satz verhallt eigentlich. Und wenn man dann bei einer Auftaktveranstaltung erste Beispiele zeigt, dann halten sich alle mühselig ein. Wenn aber jede Woche im Regionalfernsehen ein anderes interessantes Beispiel vorgestellt wird und nicht nur die Schreiner, sondern auch im Hightech-Bereich, im Kindergartenbereich, ganz breites Feld, dann entsteht so ein Gefühl, wenn ich jetzt nicht anpacke, dann verpasse ich was und ich mache meins und das kann ganz was anderes sein, als das da immer da gestellt wird. Das Ergebnis von der Initiative, die jetzt da so klein daherkommt, mal mit einem Schreiner und so weiter, sind in 3 Jahren in einer ländlichen Region mit 120.000 Einwohnern 400 projektbezogene neue Arbeitsplätze entstanden bei 150 Projekten, die Neues angepackt haben. Als wir den Zuschlag bekommen haben, dann waren unsere Ministerialleute in München ganz aufgeregt. Was, ihr da unten Innovation, was wäre denn da? Aber es ist so, dass auch diese kleinen Spezialisten, wie ich vom Dübelmann gesagt habe, in vielen Ländern aktiv sind und internationale Spieler auf ihre Art und Weise sind. Wegen dieser Anspruch, dass da wirklich Neues entsteht, dass er nicht ein Schreiner ist, der irgendwas rationalisiert, sondern einer, der einen Unterschied macht. Und diesen Unterschied herausarbeiten und das auch in der Öffentlichkeit über die bestehenden Medien und so weiter zu kultivieren, was ist denn der Unterschied und was wird denn da erwartet, das hat eine unglaubliche Dynamik ausgelöst. Und das war vorhin bei der neuen Schule auch so interessant, man ist permanent in der Situation, dass man eigentlich unterschätzt, wie viele Menschen da sind, die wirklich was vorhaben und selbst wenn er Schreiner ist, großartige Ideen oft dahinter stecken, die man ein bisschen abstauben muss und schon geht's los. Was ich hier ganz spannend finde an unserer Runde, Sie können jetzt ja denken, naja, da haben wir mal eine kleine Nische besetzt mit den Kollegen hier. Sonst haben wir hier über richtiges Unternehmertum gesprochen und jetzt reden die hier über Liebe und ich weiß nicht was. Ja? Muss eben halt auch mal sein. Ich meine, und das ist dann meine Frage auch an dich oder wie du dazu stehst, Karl, wir haben Bewusstseinsentwicklung. Ich meine, wer das leugnet, das habe ich jetzt nicht mehr ausgedacht, ich meine, das ist ja wissenschaftlich auch nachgewiesen und wer das leugnet, würde sagen, wir haben immer noch das Bewusstsein der Neandertaler. Das ist einmal nicht wahr. Und wenn man zum Beispiel an das erste Auftauchen der Grünen damals dachte, als Joschka Fischer dann das erste Mal Minister geworden ist, und wenn wir das vergleichen mit der relativ kurzen historischen Zeit, die wir dann heute haben, sozusagen sind ja Inhalte heute Mainstream, die damals fast revolutionär waren. Also wir haben Bewusstseinsentwicklung. Warum sitzen wir hier? Wenn das so ist, dann entwickelt es sich ja auch weiter. Es bleibt ja nicht stehen. Das heißt, wenn Sie daran teilhaben, wenn Sie sich damit beschäftigen, wenn Sie die Dinge, die wir hier unter ansprechen, auch nutzen, dann werden Sie sozusagen in einer Bewegung auch vorne mitwirken und dann werden Sie auch eine Aufmerksamkeit bekommen. Wenn Sie natürlich Ihrer Zeit zu weit voraus sind, haben Sie ein bisschen Pech, dann dauert es noch, aber wenn Sie diesen Zeitpunkt erfassen, dann kann das sein, dass das eine doch deutliche Komponente ist, die Sie auch voranbringt in den Dingen, die Sie tun, auch im Bereich Entrepreneurship. Würdest du das teilen? Wir sind jetzt am Ende eines desaströsen, mental-rationalen Bewusstseins angelangt. Da sind wir am Ende. Und ein neues Bewusstsein ist immer blühen. Dieses neue Bewusstsein, könnten wir uns fragen, wie würde es denn heißen? Möglicherweise würde es heißen, ein integrales Bewusstsein. Faltin sprach vorhin von einem postmodernen Bewusstsein, so würde es ganz bestimmt nicht heißen. Es wird eher heißen, ein integrales Bewusstsein. Es wird eher heißen, ein aperspektivisches Bewusstsein. Damit meine ich, wir werden vielerlei Perspektiven hereinnehmen. Wir werden vielerlei Perspektiven sehen und wir werden so etwas entwickeln wie eine multidimensionale Sicht. Das heißt, wir werden sehen, aha, auf der Ebene unserer Physik passiert dieses und jenes, auf der Ebene unseres Mentalen passiert dieses oder jenes, auf der Ebene unseres Fühlens passiert dieses oder jenes. Und wenn du jetzt fragst, worin liegt da der praktische Wert, dann sage ich ja, wir sind Agenten der Evolution. Das heißt, die Evolution geht ohne jeden Zweifel in diese Richtung. Und wir könnten gut beraten sein, möglicherweise sehr gut beraten sein, wenn wir auf dieser Evolution, auf diesem evolutionären Shift, der uns kommt, der auf uns zukommt und der sich zu einem Drift und letztlich zu einem allumfassenden Sein möglicherweise erweitert, möglicherweise, weil niemand weiß das, erweitert, dann sind wir natürlich klarerweise sehr gut beraten, wenn wir auch in unserem alltäglichen Tun diesen Trend sehen, wenn wir in unserem alltäglichen Tun diesen evolutionären Shift vorwegnehmen können, und wir sind sehr gut beraten, wenn wir in unserem ökonomischen Tun darauf auch aufspringen. Darf ich da an der Stelle einen Moment nur. Und das meine ich nicht mit Surfing the Trends, versteht ihr? Das meine ich überhaupt nicht, sondern ich meine, wenn ihr das authentisch fühlt, wenn ihr authentisch spürt, ich möchte als der du bist, einen Beitrag geben, dann ist das das Richtige. Und das ist etwas ganz was anderes wie Surfing the Trends. Danke. Ich wollte das nämlich aufgreifen. Wir hatten gestern auch noch einen ganz kurzen, interessanten Redebeitrag in der Vorbereitung. Und zwar, ich habe den Namen von dem Kollegen vergessen, war mir nicht bekannt, aber er sagte, er beschäftigte sich mit ökologischen Fragen und er sagte, wir stehen vor einer wahnsinnig spannenden Aufgabe. Und die spannende Aufgabe ist die, wie wir uns ein gescheites, vernünftiges, schönes Leben hier bei uns in den Industrienationen sichern können, wie wir es gestalten können, bei 15% des jetzigen Ressourcenverbrauchs. Das ist die Herausforderung. Weil wenn wir die nicht meistern, dann werden wir in kürzester Zeit Kriege über Rohstoffe, Wasser und so weiter führen. Dann reden wir auch nicht mehr über Entrepreneurship. Und weil da einfach kein Raum mehr dazu bei ist. Und ich finde es ja, weil wir jetzt über Entwicklungsimpulse und so weiter reden, auch ein wahnsinniges Aufgabenfeld, auf dem wir, wo Möglichkeiten sind, also die wahnsinnig spannend sind, die schwierig sind, aber die auch ein Höchstmaß an Kreativität erfordern, die aber auch völlig neue Denklösungen erfordern. Da nochmal die Geschichte zum Bewusstsein. Also wir brauchen Lösungen, die noch nicht gedacht wurden bisher. Und die brauchen wir nicht nur im Bereich der Wissenschaft. Wir brauchen sie auch eben halt aus der Zivilgesellschaft heraus, also auch von Unternehmensgründern heraus. Und das ist da gebe ich nochmal an dich weiter. Franz, bei dir taucht ja so ein bisschen sowas auf. Also ich meine, ihr habt ja auch in dieser Entwicklung der Regionen, auch euch trifft diese Herausforderung. Und gibt es da Projekte, natürlich nicht bei 15%, aber die sich schon in die Richtung auch entwickeln, die da auch Zeichen setzen? Also spontan fällt mir jetzt ein Beispiel ein zum Thema Energie- und Ressourcenverbrauch. Interessanterweise ist eine der größten Energieverbraucher, kommunale Fähr- und Entsorgung. Also nur um ein Gefühl zu geben, eine normale kleine Kommune kann, wenn sie will, im Jahr bis zu 100.000 Euro Strom an einer Kläranlage sparen. Und wir haben das bei unseren allen 23 gemacht. Es sind unglaubliche Mengen. Und es löst schon wieder viele Neuerungen aus an den ganzen technischen Gegenständen, die zum Betrieb dieser Anlagen notwendig sind. Und bei den Organisationsmodellen. Natürlich, die Menschen orientieren sich immer am Pfiffigen und am Neuen, am Innovativeren. Kein Bürgermeister will dort stehen und sagen, ich brauche weiterhin mehr Strom als die anderen. Ich habe auch ein Unternehmen seit 10 Jahren und ich habe mir etwas angewöhnt nach anfänglichen Rückschlägen. Ich arbeite nur mit Leuten, bei denen ich ein gutes Gefühl habe. Jetzt kann man natürlich nicht alle kennen. Man sucht sich im Internet eine Firma und ruft die an, weil man von denen was will. Und dann holpert das schon und funktioniert nicht richtig im ersten Gespräch. Dann suche ich mir eine andere. Ja? Ich mache sehr viel auf Vertrauen. Ich stelle nicht meine gesamte Existenz dabei aufs Spiel, aber ich mache was auf Vertrauen. und ich arbeite nicht mit Leuten, die mir Verträge machen, wo ich 5 Seiten Kleingedrucktes habe. Ja? Weil diese 5 Seiten Kleingedruckt, das sind nur dazu da, dass irgendwann der Anwalt der Gegenseite, wenn was schiefgegangen ist, sozusagen die Lücke entdeckt, wo ich dann über den Tisch gezogen werde. Und deswegen seien Sie immer vorsichtig, wenn die Verträge hinten zu viel Kleingedrucktes haben. Aha. Ich führe mein Unternehmen auch nach Stimmigkeiten. Und diese Stimmigkeiten sind nicht mental rational, sondern diese Stimmigkeiten werden gefühlt und werden von einer anderen Ebene unseres Seins reflektiert und treiben unser Handeln. Das heißt, wenn wir verstehen, dass wir weltweit uns anschicken, einen Bewusstseinssprung zu machen, dann ist es etwas, wohin die Evolution offensichtlich geht. Und die Frage, die bei der Gelegenheit auftaucht, ist eine höchst interessante. Werden wir es schaffen oder werden wir es nicht schaffen? Was ist denn eigentlich Erfolg in deinem Verständnis oder in dem, wie es sich entwickelt? Ja, wenn ich Erfolg sehe und euch anschaue und die Menschen anschaue, euch in eure Augen schaue, dann sage ich, Erfolg könnte doch so für euch verstanden werden, so wie ich es auch für mich verstehe, dass ich sage, Erfolg ist doch da, im Beruflichen ist doch nichts anderes, als wenn ich mit dem, was ich total gerne tue, ich kann euch sagen, ich bin in der Sekunde im Flow, wenn ich schreibe. Ich habe dauernd Urlaub, weil ich einfach so enorm gerne das tue, was ich tue und gleichzeitig arbeite ich viel. Das heißt, Erfolg könnten wir doch so verstehen, dass jeder für sich sagt, wenn ich das tue, was ich tue und damit mir jenes Leben auch finanzieren kann, das ich möchte, ja, dann haben wir Erfolg. Und dann hören wir auf, irgendwelchen Gespenstern nachzurennen, was denn Erfolg sein sollte, sondern da wird Erfolg etwas zutiefst Individuelles. Es wird zutiefst das Deine. Und niemand auf der ganzen Welt kann sagen, du bist erfolgreich oder du bist nicht erfolgreich, außer du selber. Und es entsteht eine ganz andere Energie, wenn ich mit der Energie des Erfolges starte. Versteht ihr? Dann wird nicht Erfolg etwas, was nachher erfolgt, sondern so ist Erfolg eine Vorherenergie, die bereits da ist und mit der wir unseren Alltag leben und zelebrieren können. Und so soll es doch sein, oder? Wir sind erfolgreich. Dieser Gedanke Entrepreneurship, und ich sage auch diese Kräfte der Zivilgesellschaft, die wirken, die eigenen. Wir müssen nicht warten, dass unsere Politik entscheidet. Da können wir lange warten und wir müssen uns auch nicht ärgern über das, was wir in der Zeitung lesen, weil das macht überhaupt keinen Sinn, sich jeden Tag zu ärgern, sondern das, was wir hier tun können, ist einfach selber Hand anlegen. Wir können das herausfinden, was uns umtreibt, was uns wichtig ist und das können wir versuchen, praktisch umzusetzen. Das können wir nicht nur in einen ökonomischen Prozess, das wäre ja zu kurz gefasst, wir können ihn in einen Lebensprozess münden lassen und wenn uns das gelingt und wenn Ihnen und euch das gelingt, dann ist der Erfolg einfach auch vorprogrammiert. Und da kann man Vertrauen reinhaben. Und in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Kommen. Einen schönen Abend.